Laut der Meldung der südkoreanischen Zeitung Newsis hielten die südkoreanischen Kriegsfanatiker am 28. Juli auf den Inseln im koreanischen Westmeer, dem militärisch höchstgespannten Wassergebiet, eine groß angelegte Seeschussübung ab. Die Kanonen, Raketen, Angriffshubschrauber und weitere der 6. Marineinfanteriebrigade auf der Insel Baekjeong und der Truppen auf der Insel Yeonpyeong wurden dazu eingesetzt. Unter dem Vorwand der Einübung in Kampfprozedur für die Reaktion auf provokatorisches Kanonenfeuer, überraschende Durchdringung seitens Nordkoreas und auf militärischen Zusammenstoß auf dem Westmeer wurden mehr als 1500 Kanonenkugeln und Raketen abgeschossen.